Ja, willkommen zum Quatschen über alles Podcast mit Johannes und mir, Ruben. Sag mal, Johannes, was hast du denn Gutes für uns? Ich habe ich hab was ganz Besonderes. Ich habe gestern Abend mal Fernsehen geguckt, seit etwas längerer Zeit. Sonst gucke ich ja eher so Serien auf dem Laptop oder so. Wie wir letztes Mal schon besprochen hatten, How I Met Your Mother zum Beispiel, sehr viel. Da lief was ziemlich Interessantes, und zwar eine Serie über die Charité aus den Jahren 1895 bis 1910 so ungefähr. Und das fand ich dann doch ziemlich cool. Das ging so ein bisschen was darum, wie in Jahren damals in Deutschland Medizin gelehrt wurde und Fortschritte gemacht hat. Und hauptsächlich haben die fokussiert auf ein paar Charaktere, eine Dame, beziehungsweise zwei Damen, die als Krankenschwestern sozusagen gearbeitet haben. Das ist mir damals noch, das lief ja über Kloster. Und dann auch noch einige sehr interessante Mediziner, die man heutzutage halt auch noch kennt, unter anderem Robert Koch, Emil Behring und Paul Ehrlich. Und ich war super überrascht, weil Robert Koch, ich meine, ne, klar, Robert Koch kennt man irgendwie mittlerweile sowieso, Covid-19. Wer ist Robert Koch? Auch für die, die es nicht wissen, aber ich bräuchte mal eine Auffrischung. Ach so, okay. Herr Robert Koch ist Mediziner gewesen ursprünglich hat an unterschiedlichen epidemiologischen Problemen gearbeitet gehabt für das Kaiserreich und hat unter anderem auch Forschung betrieben im Bereich Tuberkulose. Und darauf fokussiert sich die Serie, ja, was er da so für Forschung betrieben hat, weil der hat irgendwie was erfunden, das hieß Tuberkulin. Es war halt damals so ein bisschen was der Hoffnungsträger für die eine wunderbare Lösung, Tuberkulose zu heilen. Und das hat, fetter Spoiler, Leute, übrigens, ne, so. Also, es ist eine gute Serie. Wer jetzt nicht gespoilert werden möchte, der überspringt am besten die nächsten paar Minuten. Ja, also in genau 5 Minuten. Ja, 5 Minuten hört sich gut an. Okay, der springt am besten. Könnt ihr wieder einsteigen. Das ist 8 Minuten, ja. Wenn ihr, wie heißt die Serie? Charité, so wie das Krankenhaus Berlin. Ah, okay. Also in 5 Minuten wieder, wenn ihr Charité nicht gespoilert haben wollt. Genau. Wunderbar, danke. Genau, und das hätte ich vielleicht im Vorhinein sagen sollen, Charité bezieht sich natürlich auch auf das Krankenhaus Berlin. Also es spielt alles in der damaligen Charité. Ah, okay. Genau, Robert Koch, es ist halt ganz, ganz cool dargestellt. Weißt du, man kriegt so ein bisschen was einen Einblick daran, wie war damals so dass der Zeitgeist, wie haben die Leute gelebt, wie armselig war das eigentlich alles. Weil auch die Charité so total herunter, also heutzutage weltbekannt, damals auch schon weltbekannt. Aber trotzdem, so, wenn man sich das anguckt, in den Filmen, so wie wir das dargestellt haben, das ist ein total heruntergekommenes Gebäude. So, da bröckelt überall irgendwie der Putz ab, die Interaktion mit den Patienten ist vollkommen ungeschützt. Und da werden auch ständig irgendwelche Krankenschwestern krank, eine kriegt Diphtherie, die andere kriegt Tuberkulose, weißt du, so richtig heftig, ne? Das ist halt schon sehr interessant, mal zu sehen, wie so die Zustände gewesen sind. Ob das jetzt historisch alles perfekt und korrekt ist, ist vielleicht anzuzweifeln, aber sie geben sich auf jeden Fall sehr viel Mühe und deswegen macht es dann auch viel Spaß zu schauen. Ja, bei solchen Sachen habe ich immer den Eindruck, dass meistens die Eckpunkte stimmen, aber wenn du dann irgendwie die Schauspieler siehst oder die Figuren siehst, wie sie sich im Gang unterhalten oder sowas, dann sind solche Szenen meistens irgendwie Filler. Oder es, ja. Wenn der, keine Ahnung, der Robert Koch jetzt seine Frau küsst oder sowas, ist natürlich nicht überliefert, dass der die genau zu der Zeit, an dem Tag, an dem Ort geküsst hat. So. Ja, auf jeden Fall. Da hast du natürlich recht. Wobei, da war ich jetzt auch überrascht. Ich habe noch ein bisschen was drüber nachgelesen. In der Serie wird Robert Koch, ich habe gestern Abend Teil 5 und 6 der Serie gesehen. Es gibt noch 1 bis 4, aber wir reden jetzt nur über 5 und 6. Der Robert Koch ist seiner Frau untreu und hat eine, ja, wie sagt man, eine Muse, weiß ich genau, wie man das nennt. Geliebte. Genau. Und will sich eigentlich von seiner Frau scheiden lassen und hat da nicht das Geld für. Da wird das schon so, ein bisschen was unverantwortlich, finde ich, dargestellt. Aber das klappt dann auch alles mit der Geliebten. Was ich aber daran interessant fand, ist wirklich auch, dass das stimmt. Also der hatte damals wohl auch eine Geliebte. Wegen der Geliebten ist dann auch die Ehe zusammengebrochen und beziehungsweise die war schon vorher kippelig wohl und dann war das dann der letzte Nagel im Sarg sozusagen. Und dann hat er eben auch diese Geliebte geheiratet und ist dann auch mit dieser glücklich geworden. Aber das fand ich halt relativ interessant. Also das ist kein künstliches Drama, sondern das Drama, was in der Serie vorkommt, das basiert dann auf historischen Fakten. Ne? Das fand ich dann ganz cool. Hm. Ja. Ist das, also das sind natürlich, das ist mit Schauspielern einfach ausgespielt und dann gibt es dann aber jemanden, der, wie heißt denn das, ein Erzähler, der dann mit Voice-Over irgendwie noch extra Info gibt oder so? Das muss ich mir überlegen. Gibt es einen Erzähler? Nee, gar keinen Erzähler. Nicht soweit ich erinnere. Das ergibt sich alles aus der Interaktion der unterschiedlichen Charaktere. So, cool. Ja, ich habe auch so ein historisches Drama geguckt. Jacques gegenüber den Dreyfus-Prozess war vor einem halben Jahr im Kino, glaube ich. Mhm. Das war auch so. Das war eigentlich ein ganz guter Film. Ja, ja. Ich glaube, du hast noch eine Minute. Oh ja, genau. Was ich halt noch ganz interessant fand, war diese ganzen super bekannten, also anscheinend super bekannten Mediziner. Ich muss jetzt zugeben, ich kannte nur Robert Koch. Ich wusste noch nicht mal, wofür der so bekannt geworden ist. Aber der hatte wohl zusammengearbeitet mit einem Emil Behring und einem Paul Ehrlich. Und das sind alles super bekannte Leute anscheinend. Also man weiß ja, Robert Koch, das Robert-Koch-Institut ist ja ein Bundesinstitut. Genauso ist das Paul-Ehrlich-Institut ein Bundesinstitut, aber das halt für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel, was halt auch super cool ist, weil es direkt mit ihm zusammenhängt. Er hat es halt damals gegründet, 1904 oder so. Und er hat es eben sozusagen gegründet, kurz nachdem die Serie endet. Auf Basis seiner, unter anderem, seiner Forschung für ein Diphtherie-Heilmittel. Was eben damals auch so ein super Killer war. Diphtherie. Und das fand ich halt cool. So, nicht nur ist es so eine ganz gute Show, es ist kein Game of Thrones, aber es ist halt gut gemacht, sondern es ist auch faktenbasiert. So, man lernt richtig sowas. Man lernt so ein paar Namen, die bekannt sind und wichtig sind. Und man lernt so ein bisschen, ja, so ein Zeitgeistgefühl, wie schlimm manche Sachen doch damals gewesen sind und wie anders. Auch so, keine Ahnung, Frauen, die nicht Medizin studieren durften oder sowas. Wie dann halt teilweise mit Frauen umgegangen wurde. Nicht extrem, das ist eher so ein bisschen aus anderer Seite, aber auf jeden Fall super interessant. Das klingt gut. Vielleicht gebe ich mir das auch mal. Ich gucke echt nicht so viel deutsches Fernsehen, muss ich zugeben. Es ist auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf der Webseite von Das Erste einzusehen. Ah, okay. Also, wer will, kann es sich auf dem Ersten angucken. Genau. Ja. Ahnung, ich hab gestern was ganz anderes geguckt. Ich habe gestern Underwater geguckt, was Anfang dieses Jahres rauskam, mit Kristen Stewart. Okay. Ich habe noch nicht mal davon gehört, muss ich zugeben. Ja, da kam mal der Trailer und dann, ich weiß gar nicht mehr. Ich saß gestern da und ich habe überlegt, soll ich, was will ich gucken? Mhm. Onward kam der Trailer auch. Und ist auch, also ich wusste, ich wollte einen neueren Film gucken von diesem Jahr. Mhm. Was mehr recent ist. Und dann war es Onward und dann irgendwie habe ich Underwater mich dran erinnert. Und ich habe den dann einfach geguckt. Der Film ist, ich habe ihn geguckt und ich war sehr kritisch, aber dann heute Morgen habe ich gedacht, so weißt du, eigentlich war er doch ganz witzig. Wovon handelt der? Ja, also in 5 Minuten, wenn ihr keine Spoiler hören wollt. Okay. Also wer über Underwater keinen Spoiler hören möchte, da geht es dann um, ja, nach 15 Minuten sozusagen weiter. In Minute 15, so wollte ich sagen. Ja. Es geht darum, dass irgendwie in der Zukunft, echt vage, gibt es eine riesengroße Forschungs-Bohrstation im Pazifischen Ozean, wo Kristen Stewart halt arbeitet. Direkt am Anfang von Film fängt es eigentlich damit an, dass sie alleine im Bad ist und sich die Zähne putzt und dann geht die Katastrophe schon direkt los und Wasser bricht rein und sie muss sich retten, sie muss sich halt retten und auf dem Weg dahin findet sie halt verschiedene andere Überlebende. Und es wird recht schnell klar, dass es kein Erdbeben war, sondern irgendwie eine riesengroße Kreatur und seine Babys sind da im Wasser und nehmen diese Station langsam auseinander und jagen halt die Überlebenden. Und dann am Ende schaffen sie es, sich zu retten. Also sie müssen dann irgendwie zu einer Station laufen unter Wasser und dann laufen sie wieder zurück, weil es doch nicht ging und dann retten sie sich und am Ende opfert sich Kristen Stewart, indem sie diese Station in die Luft sprengt, mit dem Viech halt dabei. Und mit dem Muttertier. Mit dem Muttertier, ja, genau. Ja, es ist ein dummer Actionfilm so, aber ich fand den eigentlich ganz cool. War halt Science Fiction, so die sitzen dann, weißt du, Krisengespräch und dann haben sie so einen leuchtenden weißen Tisch und überall sind Bildschirme und überall liegt irgendwelches Techno-Zeug rum. Finde ich immer cool, so Kommandozentrale kann man mir immer geben. Dann, was auch mega cool war, also sie fast die ganze Zeit von dem Film, also recht schnell am Anfang ziehen sie sich dann so schwere Taucheranzüge an. Mhm. Und diese sehen einfach so gut aus. Holy shit. Die sind so richtig schwer und haben überall so kleine Einzelteile und Details. Und es sind echte Anzüge, also es ist kein Bluescreen drauf. Mit so einem großen sphärischen Helm, also so eine halbe Sphäre, ne, so eine Hemisphäre, wo man so raufschrauben muss und sowas. Echt super cool. Also ich meine, wegen den Sachen gucke ich hauptsächlich den Film natürlich. Nicht wegen der Story. Ich meine, Story ist vergessbar. Aber okay. Der Anzug war halt schon echt cool. Keine Ahnung, wenn du StarCraft kennst, das Computerspiel, das sieht so ein bisschen aus wie die Space Marine Anzüge. Also es gab ein paar Elemente, wo ich dachte, da haben die sich sicher irgendwie Inspiration rausgezogen. Die Anzüge haben so 2 Scheiben unter den Nippeln der Person, sage ich mal. Das sind einfach so dekorative Elemente. Und die haben halt auch die Space Marines in StarCraft 2. Es sieht genauso aus. Aber die Scheiben sind zu nichts zu gut. Also die tun nichts. Nee, es sind einfach Teil von der Rüstung in dem Sinne. Okay. Und ich habe mal geguckt, also die Anzüge sind tatsächlich gemacht von Legacy LTT, das ist eine Special Effects Firma, die genau, also Special Effects macht, so Prosthetics, Anzüge, Masken, Kreaturen, andere Props und so weiter. Und die sind ziemlich bekannt neben Weta Workshops aus Neuseeland. Das sind so die 2 Großen. Und Legacy ist aber in Kalifornien. wenn man auf den, also auf Wikipedia haben die einfach Special Effects zu Guardians of the Galaxy 2, Suicide Squad, America Civil War, X-Men Apocalypse, Jungle Book, The Revenant, Terminator Genesis, Jurassic World, Avengers Age of Ultron, The Signal, Godzilla, Wish I Was There, Project Almanac, X-Men, okay. Days of Future Past, Robocop, Pacific Rim, World War Z, Iron Man 3. Es geht einfach nur so weiter. Also für all die fetten Blockbuster haben die die ganzen Kostüme und Waffen und was weiß ich noch gemacht. Ja, ich habe die sogar schon mal mir angeguckt und die machen halt auch echt cooles Zeug. Mhm. Das ist echt cool. Deswegen habe ich mir den Film hauptsächlich angeguckt. Es gab leider auch ein paar Sachen, die haben mir natürlich nicht so gut gefallen. Also der Film bewegt sich sehr schnell. Mhm. Manchmal passieren einfach Sachen. Also im einen Moment. Gott, ich hasse das. Ja, Dinge passieren, weil sie irgendwie plotrelevant sind, aber es nicht vernünftig mit eingebettet wurde in den Kontext des Geschehens. Naja, das schon, also weil einfach nicht so viel passiert, aber es gibt dann so eine Stelle zum Beispiel, wo was schief geht und sie müssen alle die Taucheranzüge anziehen und dann bevor jeder den Helm auf hat, im nächsten Schnitt rennen sie dann plötzlich weg. So. Und du denkst dann so, okay, da wäre vielleicht ist ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas ist auf dem Schneidebrett kaputt gegangen. Hat nicht funktioniert. Was auch noch woran ich da jetzt gerade konkret denken musste, weil so was ich meine als Beispiel ist, in Game of Thrones, ich glaube, es ist die letzte Staffel definitiv, die Folge, wo die um Winterfell drumherum am Kämpfen sind und die White Walker da schon sind, ne? Da hat man das Gefühl, irgendwie so, keine Ahnung, 4 oder 5 Mal ist Jon Snow praktisch begraben unter so White Walkern, oder beziehungsweise nicht White Walkern, sondern diesen Zombies, Wicks oder wie die heißen, weiß ich gar nicht genau. Und dann, keine Ahnung, 2 Schnitte danach ist er auf einmal wieder ganz normal am Stehen und kämpft ein bisschen was und dann irgendwann kommt Daenerys reingeflogen, weißt du, so mega komisch, wo du einfach nur so denkst, okay, die wollten Drama machen, ich versteh's, aber da wären so viele bessere Art und Weisen gewesen, Drama zu machen, ohne es so künstlich erscheinen zu lassen, weißt du? Das sind so Sachen, die haben die vorher nicht gemacht, solche Fehler. Und sowas regt mich dann halt echt auf in Filmen. Ja, ja. Also die Schlacht da über Winterfell, genau. Die war auch sehr, also da gab es echt so viele so Fake-Outs, so, oh, die sterben jetzt und dann, weißt du, am Ende ist eigentlich niemand gestorben, so. Ja. Ja, verstehe ich. Ich habe noch mal zu Underwater, da habe ich noch ein paar dumme Sachen gefunden. Okay, schieß los. In einem Interview über den Film hat Kristen Stewart gesagt, dass sie Angst hat vor Wasser. Und dass es dann Probleme gab, also die dachten als erstes, dass sie den Film komplett trocken filmen. Und dann haben sie sich zwischendurch entschieden, die Schauspieler und die Kostüme dann doch ins Wasser zu lassen. Wo ich mir auch so dachte, warte, du willst in einem Film mitspielen, der heißt Underwater und du hast Angst vor Wasser? Oh, wie geil. Goldig, ey. Und dann zum Zweiten ist dann auch noch, also die haben also die Kostüme gemacht, dass sie im Trockenen funktionieren. Und dann zu sagen, dass sie plötzlich ins Wasser müssen, das ist schon ein, also das, die konnten von Glück reden, dass sie die Kostüme noch benutzen konnten, also diese großen Zoos. Die waren dafür designed, eigentlich am Trockenen getragen zu werden. Und da haben sie gesagt, machen sie es trotzdem. Wir müssen unter Wasser gehen. Und die meisten Filmprops werden halt ganz billig produziert, weil die müssen ja nur gut aussehen in der Szene. So. Und dann kannst, dann kannst du sie wegschmeißen. Nur so Idioten wie ich würden die gerne sammeln. Und deswegen halt zu sagen, oh, das muss alles unter Wasser, das ist halt, ja. Es gab auch noch ein lustiges Trivia. Vincent Cassel, ein berühmter französischer Schauspieler, der spielt da mit. Ja, der ist ganz gut. Lustigerweise, der ist der Sohn von Jean-Pierre Cassel, der auch ein großer Schauspieler ist. Und der hat in der 1974-Version von Mord am Orient Express gespielt. Und den Film habe ich auch geguckt. Das war dann witzig, als ich auf IMDb war. So, ah, guck mal, der Sohn macht jetzt genau das Gleiche. Ja. Und zu Orient Express ist auch so ein Film, da habe ich viel Gutes bis jetzt von gehört, aber den habe ich noch nicht komplett gesehen. Der ist, ja, keine Ahnung, muss man sich einfach mal angucken. Da gibt es so eine lustige Stelle, also zumindest in der deutschen Synchro von der 1974-Fassung hast du, ist eine der Verdächtigen ist so eine schwedische Missionarin. Und die erzählt dann von ihrer Vision, wieso sie nach Afrika gegangen ist, um den Leuten da zu helfen. So mit so fettem schwedischen, keine Ahnung, so falschen schwedischen Akzent. So, oh, ich hatte einen Traum. Und in dem Traum war ein Baum und um den Baum sind alle Kinder der Erde getanzt. Aber alle Kinder waren brown. Oh nein. Das ist so Meme-Material. Also das war zwischen mir und meinem Bruder. Wir haben das echt 100-mal zitiert am Tag, weil es so dumm ist. Aber alle Kinder waren brown. Der Film ist aber ganz gut. Ich habe den neuen auch gesehen. Aber für mich ist 1974 ist die OG-Fassung. So. 1974, okay. Ja, der mit Jean-Pierre Cassel. Mit wem? Ach so, ja. Nice. Ja, ich weiß nicht. Also solche Sachen sind halt auch, das ist wirklich historisch bedingt auch. So, woran ich jetzt gerade denke, ist in der Serie Charité. Das hat mich echt massivst geschockt. Aber ich gehe mal davon aus, dass es historisch akkurat, und zwar gehen da ein paar von den Protagonisten in den Zoo, und in dem Zoo sind irgendwie so ein paar wilde Tiere, irgendwie ein paar Elefanten, und dann kommen die später. Müssen wir eine Spoilerwarnung einbauen, oder? Oh, shit. Tut mir leid. Stimmt natürlich. Spoilerwarnung, irgendwie, ja, nicht so richtig. Also, vielleicht ein bisschen, aber... Nee, eigentlich eine Spoilerwarnung müssen wir nicht einbauen. Aber das ist okay. Das ist nicht zentral für den Plot. Das ist einfach nur so ein bisschen was historischer Kontext, den die da liefern, der mich halt echt schockiert hat. Und zwar sitzen dann da im Zoo in einem der, wie sagt man denn, Gott, für die Tiere, wie heißt das? Ein Käfig? Ja, ist nicht richtig ein Käfig, aber... Nein, nennen wir es mal Käfig. Okay, nein, der Käfige. Sitzt eine indische Familie. Ach, ja, The Human Zoo, habe ich auch schon gehört. Das ist echt krass. Alter, ich habe da voll nicht mit gerechnet. Ohne Witz, ich war richtig geschockt. Weil das hat mich wirklich schon ziemlich mitgenommen. Also... Keine Ahnung, sich zu überlegen, dass das wirklich mal so existiert hat, dass Menschen in einem Zoo gehalten wurden, hier in Europa, in Deutschland. Indische Menschen importiert wurden und als Attraktion in einem Zoo gehalten wurden. Wirklich wie Tiere und da auch betrachtet wurden wie Tiere. Unglaublich. Und es ist nur nicht so lange her. Ich meine, 110 Jahre... 110 Jahre. Ich meine, okay, ist relativ lange her, aber du weißt, was ich meine. Ich meine, wenn man mal überlegt, das sind Zeiten, wo Leute schon hochintelligente Leute schon gelebt haben, die, keine Ahnung, Gegenmittel für Diphtherie und Tuberkulose erfunden haben. Ne? Und dann war es aber immer noch sozialer Standard, dass indische... dass Leute aus Indien nicht als Menschen angesehen werden, so nicht als gleichgestellte Menschen angesehen werden, mit Menschenrechten. Das ist krass. Kann man argumentieren, ob das heute überhaupt so ist. Oh Gott, bitte nicht. Nein, nicht heute Abend. Ja, das ist krass. Ich kann voll verstehen, dass du so schockiert bist. Auf der anderen Seite, also hat sich in den 110 Jahren viel getan. Das ist das Positive daran. Auf jeden Fall, ja. Ja. Jo, hast du noch was über Film oder sollen wir zu unserem Internetsegment gehen? Na, lass uns zum Internetsegment gehen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Alrighty. Ja, ich, keine Ahnung, mir ist wieder ein Meme eingefallen. Okay, das ist jetzt voll der krasse Wechsel. Yeah, aber vielleicht ganz gut. Kennst du noch diesen Parodie-Clip mit von der Wurst nur die Reste? Bitte was? Das, keine Ahnung, es gab mal irgendwie so eine Fleischwurstsorte in der deutschen Werbung, wo der Spruch war, von der Wurst nur das Beste. Okay. Und jemand hat halt Parodie drüber gemacht, dass es halt mega schlecht ist und dann das Logo verändert zu von der Wurst nur die Reste. Okay. Heute wieder einen signifikanten Teil der Zeit auf Reddit verbracht, gehe ich von aus. Ja. Ja. Ja, was war also, denn? Nicht, dass ich das kritisiere oder so, es sah bei mir ziemlich ähnlich aus. Nur, dass ich heute überlegen. Heute habe ich erstaunlich viel Minesweeper gespielt. Das glaubt man gar nicht, dass das noch ein Spiel ist, das Leute spielen. Aber ja. Dabei, was habe ich denn gehört? Noch zwei Podcasts gehört. Ja. Ja. Ja, wir schlittern eigentlich gleich wieder ins nächste negative Thema. Ja, ich habe, also Reddit ist voll mit den furchtbaren Dingen, die halt die Trump-Administration macht. Oder in diesem Fall anscheinend nicht macht. Also, weil die einfach nichts machen. Corona-Outbreak. Also, das sind sehr traurige Bilder mit den Demonstranten, die gegen die Regierung demonstrieren und dann die Krankenschwestern, die es nötig sehen, gegen diese Idioten zu demonstrieren. Moment, bitte was? Ich glaube, das habe ich nicht mitbekommen. Mein letzter Stand war, dass ein paar Idioten, also auch einige Idioten im Süden von den Vereinigten Staaten, in den Südstaaten hauptsächlich, protestieren gegen die Quarantäneverhängung. Ja, genau. Das ist mein letzter Stand, aber Krankenschwestern demonstrieren? Ja, es gab halt ein paar Videos, wo halt Krankenschwestern dann halt sich dagegen gestellt haben. So, also sich mit verschränkten Armen vor die Autokarawane? Ja, einfach vor die Parade so gestellt haben, dass es nicht weitergeht. Was, also das muss man sich mal vorstellen, ja? Du hast Krankenschwestern, das quasi das universelle Symbol für Fürsorge, Zärtlichkeit und Nächstenliebe. Ja. Und du hast Leute, die diese Person anschreien und sagen, dass es Lügner sind und Schauspieler und dass alles nur ein Hoax ist. Weißt du, das war herzzerreißend. Du hast diese armen Frauen, die stehen da und, weißt du, und sagen, ey, wir machen nur unseren Job, wie könnt ihr uns nicht glauben? Und die haben so einen Kopf aus Holz, die Leute. Die stehen dann da auch voll bewaffnet und alles, weißt du, First Amendment Rights, Second Amendment Rights, was auch immer. Ist halt ultra negativ. Und um es dann nochmal richtig reinzudrücken, habe ich mir dann auch nochmal ein Video angeguckt von einem chinesischen Journalist, der in Wuhan hingegangen ist, um die Sachen aufzuklären. Mhm. Und der ist halt verschwunden. Also die haben den gekidnappt, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ja, es war auch halt, also improvisierte Krankenhäuser, komplett überarbeitete Ärzte, tote Leute, die schon tot im Krankenhaus ankommen und so weiter. Also es ist echt nicht gut. Leute, bleibt daheim. Das stimmt wohl. Aber da muss man echt glücklich sein. Ich meine, du bist im Moment in Belgien. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie die Situation da aussieht. Aber hier in Deutschland, da muss man schon sagen, ey, wir haben echt Glück im Moment. Also es wirklich, verglichen damit haben wir Luxusprobleme. Die einzigen Probleme, die wir hier haben, ist dass die Krankenhäuser zu leer sind, dass zu viele Intensivbetten frei sind, dass die Ärzte nichts zu tun haben teilweise. Oh, das sind halt schon echte Luxusprobleme, wenn man mal überlegt, dass es auch ganz anders geht, das ganz andere Extrem. Überarbeitung und dann auch noch eine Population, die überhaupt nicht mitarbeitet und sich überhaupt nicht an die staatlich gegebenen Regulierungen hält. Wobei das ist eine echt interessante Frage, warum das so gut in Deutschland klappt und so schlecht in den Vereinigten Staaten klappt. Also diese Diskrepanz in Vertrauen in den Staat ist halt schon echt interessant, finde ich. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist irgendwo kulturell bedingt. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich nur kulturell ist oder ob es auch einfach, ich glaube, das sind mehrere Faktoren, vielleicht ein bisschen kulturell, klar, so, ja, eher so diese du meinst jetzt dieser Bedacht auf Freiheit und Selbstbestimmtheit, gehe ich mal von aus, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass die deutsche Regierung nicht so eine 180-Grad-Wende durchgemacht hat wie die US-amerikanische Regierung, wo ganz viel Missinformation erstmal gestreut wurde, noch weit in den Februar hinein durch die Regierung, bis dann erstmal anerkannt wurde, okay, das ist ein Problem und das ist auch in den Vereinigten Staaten ein Problem. Und der Staat ist überhaupt nicht vernünftig vorbereitet. So, das ist. Und ich glaube, dann ist es halt schwer, den Leuten zu verkaufen, dass sie jetzt aber auf den Staat hören sollen, wo er doch vor einem Monat noch was ganz anderes gesagt hat und höchstwahrscheinlich gelogen hat. So, das ist, also ich glaube, dieser Vertrauensbruch ist auch was recht Intensives, was dafür sorgt, dass Leute einfach nicht mehr auf hören wollen, was die staatliche Obrigkeit verkündet. Ja, es ist ja der Fall, dass in Amerika dass Donald Trump, der, weißt du, der sagt dann das eine und dann 3 Wochen später sagt das andere. Also vor einem Monat, vor 3 Wochen, hat er das Dekret oder das Gesetz unterschrieben, dass die Leute daheim bleiben sollen, so. Und dann auf der anderen Seite sagt er dann aber wieder diese Woche, dass die Leute doch protestieren gehen sollen. Gegen sein eigenes Ding, was er unterschrieben hat. Also, das hat er nicht gesagt. Echt jetzt? Ja, natürlich. Also, es gibt einen ganzen Subreddit dazu. Donald Trump criticizing, also Trump criticizing Trump. Und das ist nur eine einzige große Community, die nur alle Sachen versammelt, wo Donald Trump das eine gesagt hat und dann, keine Ahnung, Zeit später das andere. Und oh mein Gott. Die sind, ich weiß, was ich heute Abend mache, ey. Einer meiner Favoriten ist, glaube ich, wo Donald Trump gemeint hat, während der Obama-Regierung, man sollte für grobe Inkompetenz sollte man eingesperrt werden. Hat er gesagt. Ja. Und dann, ja, also es ist echt, ist auch irgendwo deprimierend. Irgendwie über solche Sachen muss man lachen. Wenn man sich davon deprimieren lässt, dann da kommt man ja gar nicht mehr zum Lachen, weißt du? Es gibt so viele Dinge, die einen so deprimieren können. Beim Thema zu bleiben, ich muss zugeben, das Internet hat ist wieder mal so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es extrem effektiv, Informationen zu verbreiten. Und was wir jetzt halt sehen, ist, dass es halt auch sehr effektiv ist, um Fehlinformationen zu verbreiten. Und es zeigt sich mal wieder, dass eine gute Bildung und ein kritischer Verstand nötig ist, um das eine vom anderen scheiden zu können. Also für manche klingt das wie das Offensichtlichste und darum sage ich es eigentlich auch. Aber ich muss mich persönlich regelmäßig wieder dran erinnern, weil man so viele verschiedene Quellen hört. Und man muss plötzlich so viel mehr verarbeiten. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen würden auf deine Doku deine Doku-Serie da. In der Zeit hatte man auch viel Medien, aber das kam in anderen, also nee, in der Zeit hat man viel weniger Medien, man hatte einfach nur Bücher so. Oder Tageszeitschriften. Auch. Ja, Tageszeitschriften. Aber die waren auch entsprechend biased, also geschrieben hin und wieder mal. Oder auch oft, also es gab ja auch Klatschzeitschriften. Aber jetzt hat man diese ganzen, also nicht nur im Internet als Medium selbst, aber auch andere Träger davon. Also du kannst kurze Videoclips haben, du kannst Essay-Videos haben, du kannst, weißt du, Essays ausgetippt haben, du kannst kurze Memes haben, du kannst all diese Sachen. Und das Problem bei Memes und auch die Stärke von Memes ist, dass sie halt so, sie geben keine echte konkrete Info, aber sie erzeugen ein Gefühl, was für humoristische Insider-Jokes, was ja die, was ja der Ursprung von Memes ist, sehr gut funktioniert. Aber sobald es halt über politische Sachen geht, dann ist das zu ungenau. Kannst politische Themen, ja gut, auf der einen Seite ist dann wieder wie eine Karikatur. Ja, gut, aber ich meine, halt, man wird sich ja auch nicht, man geht ja nicht auf der Postillon, um sich über das aktuelle Tagesgeschehen zu informieren, so, ne? Also der Postillon, ich meine natürlich die Satire-Zeitschrift. Was ich meine ist, ein Meme ist dafür da, um zu unterhalten, und ein Meme ist dafür da, vielleicht sogar mit Sicherheit auch um Kommunikationsmittel, wie du schon gesagt hast, von bestimmten Emotionen oder einem gewissen Gemeinschaftsgefühl zu sein, aber es ist eben nicht dafür da, das Tagesgeschehen zu kommunizieren oder zu kritisieren. Ich meine, da verliert man viel zu viel Kontext und viel zu viel Detail, was einfach dafür sorgt, dass man substanzlos am Diskutieren und Kritisieren ist, wenn man sich nur mit Memes unterhalten will, über politisches Geschehen. Ja, aber es ist halt leider so. Also wieder zurück auf Reddit, meiner Lieblingsplattform. Hass, Liebe, Verbindung. Ja, es gibt halt Subreddits wie The Right Can't Meme oder Political Compass Memes, die, ja, oder einfach die ganz normalen politischen Subreddits gebrauchen auch einfach Meme-Format, um Posts zu machen und halt Ideen zu kommunizieren. Aber das, der Punkt ist, dass mit Memes wird keine Information verteilt, sondern ein Gefühl erweckt und nur eine ganz kleine Kernsache wird übermittelt, die aber die Nuancen des Äußeren unterschlägt, weil die als Interpretation an jeden Zuschauer übergeben werden. Ja. Und das Schlimme ist ja auch irgendwie, viele Dinge, die man dann auf Reddit sieht, das kann ja sogar faktenbasiert sein in die eine Richtung, also was meine ich damit? Wenn ich auf Reddit lese, dass, keine Ahnung, Obama irgendetwas gesagt hat, weiß nicht genau. Ich rede jetzt über Obama, weil Trump sagt praktisch alles und man traut ihm irgendwie alles zu, das ist nicht so richtig. da ist kein Überraschungseffekt mehr. So richtig. Trump redet wie eine Shotgun, die er abschießt, während er seine Augen verbunden hat. Oh mein Gott, ja. Aber in alle Richtungen, kreuz und quer. Naja, aber nehmen wir mal an, man wird irgendwie lesen, dass Obama gesagt hat, dass Xi Jinping, weiß ich nicht. Aussieht wie Winnie Pooh. Aussieht wie Winnie Pooh, wunderbar, genau. Das ist so etwas, selbst wenn man das auf Reddit liest, und es dann nachgoogelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering, dass das irgendwie auch eine halbwegs einem selbst bekannte Quelle findet, die das auch bestätigt. Ob das dann auch wirklich Fakt ist, beziehungsweise in welchem Kontext das gesagt wurde, ob das wahrscheinlich irgendwie Sarkasmus war oder ein Witz oder in sonst irgendwie einer Form nicht ernsthaft bedeuten sollte, dass Obama Xi Jinping für Winnie Pooh hält. Das ist schwer herauszuarbeiten, um diese Information zu finden, muss man dann doch relativ selbstkritisch nochmal nachforschen. Das finde ich, das ist so schwierig daran. Man kann mittlerweile praktisch alles googeln und irgendwie mehr oder weniger valid information dazu finden. Und das ist halt schon traurig, weil wenn man dann irgendwas auf Reddit sieht, das nachgoogelt, dann denkt man sich so, oh mein Gott, das ist ja wirklich so, ne? Und dann bist du nicht nur emotional aufgeladen, sondern du hast auch noch das Gefühl, du hast eine Berechtigung dafür. Das ist doppelt so schlimm. Ja, das Schlimme an Reddit ist sogar, dass du Leute in den Kommentaren hast. Also aus irgendeinem Grund nehmen die Leute sich das sehr ernst. Und es gibt viele Sachen, wo Leute in den Kommentaren irgendwie behaupten, ja, das hier ist eindeutig falsch, es ist eigentlich so und so. Und das stimmt einfach überhaupt nicht. Also, ja. Wenn man sich selbst dann mit dem Thema auskennt, ich weiß nicht, ich hatte irgendwas, war jetzt nichts Politisches, war irgendwie ein Hobby-Subreddit von mir, wo jemand über, ich glaube, Maltechniken geredet hat. Und einer hat irgendwie gemeint, ah, diese Technik ist falsch, du musst diese und diese benutzen. Das stimmt einfach nicht. Also, das hat einfach nicht gepasst. Seitdem ich konsumiere Reddit eigentlich, also die Kommentare zumindest, und 90% der Posts nur noch als Entertainment sowieso. Und ja, ja. Also kannst du einfach niemandem mehr glauben. So, also das ist wieder der Punkt, wo man halt wieder genau hingucken muss. Weißt du, wenn jemand halt echt den Link postet in seinen Kommentaren, dann weißt du, dass es einigermaßen legit ist. Also abhängig von dem Link natürlich. Aber es spricht schon viel dafür, wenn sich jemand die Mühe macht, um zu sagen, hey, ich habe das von der und der Quelle und hier ist die Quelle. Dann weißt du schon, okay, selbst, also da weißt du zumindest, dass die Person sich damit bemüht. Also hat ein bisschen Nachforschung unternommen und es ist zumindest, es gibt eine Faktengrundlage, auf der diese Meinung oder dieses Argument dann basiert. Ja, also ja. Die Person behauptet nicht einfach was, sondern die hat sich selbst dabei auch was gedacht. So. Ja. Ja, alright. Ich denke, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Oh ja, das ist wahr. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt auch schon recht viel vieles besprochen. Ich muss zugeben, ich habe nicht mehr. Ich habe keine Punkte mehr auf meiner Liste, die wir noch ansprechen könnten. Ja, hast du noch etwas Interessantes, was du noch mal beitragen wolltest? Das war es eigentlich. Ja, wunderbar. Naja, die anderen Themen machen wir an einem anderen Tag. Ja, das hört sich sehr gut an. Gut, dann würde ich sagen, dass das war's von uns für heute und bis zum nächsten Mal beim Quatschen über alles Podcast mit Johannes und vor allem Medien, Ruben. Stimmt. Quatschen über alles und vor allem Medien, ja.